Wissen Sie, wie Sie ganz schnell ein leckeres Menü zaubern? Beispiel Menü. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich die Anzahl der Beschäftigten im Vergleich mit der der ersten 6 Monate des vergangenen Jahres um 2,5% verringert hat. Und lass doch den Quatsch! Das lenkt dich bloß ab! Du musst einen klaren Kopf haben. Mach die Zigarette aus. Du weißt, ich mag es nicht, wenn hier im Auto geraucht wird. Wenn ich mich konzentrieren soll, dann brauche ich eine. Meinetwegen. Eine. Aber nicht mehr. Und mach wenigstens das Fenster auf. Sag mal, wie spät ist es denn? Muss doch längst 8 sein. Kurz vor 8. Wenn die heute ausnahmsweise nicht gehen? Ich meine, wenn ihnen irgendwas dazwischen gekommen ist. Das wäre auch nicht so schlimm. Sie kommen schon noch. Sie habe ich heute schon gesehen, als sie vom Friseur rauskam. Und er war wieder in diesem komischen Museum. Krank sind sie also nicht. 6 Wochen hintereinander waren sie Dienstagabend jetzt weg. Sie fahren nach Südvorberg und besuchen immer die Elsners. Vielleicht spielen sie Karten oder sowas. Jedenfalls wette ich, dass die das schon jahrelang so machen. Solche Leute haben ihre Gewohnheiten. Ich dachte schon. Jetzt werd bloß nicht nervös. Es kann überhaupt nichts passieren. Tja, ja. Hoffentlich. Jetzt gehst du am besten nochmal alles in Ruhe durch. Also? In den Garten. Hinter dem Haus, über dem Wintergarten auf das Dach. Durch das kleine Fenster in den oberen Gang. Dann hinunter ins Erdgeschoss. 2. Tür links, wo das Telefontischchen steht. Das ist wahrscheinlich eins von diesen albernen, neckischen Dingern, möglichst antik, was? Weiter! In dem Zimmer sind grüne Samtvorhänge, bis auf den Boden. Im Bücherregal, hinter der Thomas-Mann-Ausgabe, ist das Safe. Ist das wirklich so ein altes Ding? Wo ist die Thomas-Mann-Ausgabe? Du kannst nicht die ganze Bücherwand absuchen. Im 3. Regal von unten neben dem Gummibaum. Ziemlich in der Mitte vom Regal. Gut. Werkzeug hast du? Den mache ich dir schon fast mit der bloßen Hand auf. Sag mal. Und die Münzsammlung ist wirklich da drin? Ja. Bei uns auf der Bank ist sie nicht. Solche Leute, ich meine Sammler, die wollen ihre Sachen immer mal wieder ansehen. Die haben das am liebsten bei sich in der Nähe. Du bist sicher, dass sie das wert ist? Ich habe die Überweisungen gesehen. Alleine die von den Auktionen waren über 200.000 wert. Und dann kannst du noch rechnen, dass sie ab und zu mal privat was gekauft haben. Naja. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und vergiss nicht, du kommst sofort zu mir hinterher. Eigentlich dürftest du keine Viertelstunde brauchen. Bruder als Alibi-Zeuge? Was Besseres kann man sich fast nicht wünschen als einen Polizeibeamten. Höchstens noch den Polizeipräsidenten. Psst. Jetzt ist es 8. Es ist 8. Peter, beeil dich. Ja. Ich will nur noch es ist alles schon in Ordnung. Ihren Beaujolais hat sie auch, da kann sie herumsüffeln. Ja, und die Läden, aber ich sag doch, alles in Ordnung. Jetzt komm schon. Die Elsners warten nicht gerne. Sie sind das letzte Mal auch schon zu spät gekommen, zum ersten Spiel. Obwohl sie wirklich hätten warten können. Hoffentlich gibt es nicht wieder diesen billigen, süßen Roséwein. Ich kann ihn nicht ausstehen. Da trinke ich lieber noch Bier. Wo hast du denn diese Krawatte hier? Sieht ja grässlich aus. Du hast sie mir vom halben Jahr gekauft. Ich? Ach, naja, aber doch nicht zu diesem Anzug. Grau und grün. Sieht ja sterbenselend aus. Die Krawatte habe ich dir wahrscheinlich zu deinem braunen Anzug gekauft. Dazu passt sie. Natürlich, dazu ist sie hervorragend. Das ist doch jetzt nicht so wichtig. Ist es doch, grau und grün. Siehst ja aus wie ein Toter. Mein Gott, wegen einer Krawatte. Was bist du denn da schon wieder? Bei den Elsners habe ich dich noch nicht auch schon schubsen müssen. Das heißt, dass du lauter sprechen sollst. Jetzt komm schon. Da kommt sie. Pünktlich wie immer. Verdammter Mist! Ja, Hirschfeld? Ich bin's, Philipp. Der Safe ist leer. Was soll ich jetzt machen? Leer? Bist du auch sicher? Ja. Leer, das gibt's doch gar nicht. Sag mal, wo bist du jetzt? Ich bin noch hier drin. Er ist leer, sage ich. Leer! Kann er genauso gut laut reden? Ist ja niemand da. Was soll ich denn jetzt machen? Komm sofort her. Mach alles, wie es vorher war und komm her. Und pass auf, dass nichts verändert ist. Ja. Aber soll ich nicht doch noch umgucken? Vielleicht ist das Zeug ja woanders. Vielleicht gibt es ja noch was anderes hier, außer den Münzen. Schmuck oder sonst irgendwas. Philipp, du kommst her. Sofort. Das ist doch Quatsch. Niemand ist hier. Ist doch überhaupt kein Risiko dabei. Ich habe Handschuhe. Und den Revolver habe ich auch. Du, ich schau mal rum, ob ich nicht du noch... Du kommst was... her! Nein! Ich bleib hier! So eine Chance hat man nicht jeden Tag. Ich sehe mich oben noch ein bisschen um. Vielleicht ist was im Schlafzimmer. Ich hab gesagt, du sollst her... Soll ich das Licht anmachen? Oder wollen Sie es tun? Also gut. Dann werde ich es anmachen. Erschrecken Sie bitte nicht. Hände hoch. Guten Abend. Wollen Sie nicht hereinkommen? Aber wieso? Man hat mir gesagt, hier ist doch niemand. Wieso sind Sie hier? Wieso sind Sie hier? Bitte. Bitte regen Sie sich nicht auf. Und wollen Sie sich nicht setzen, Philipp? Hier in den Sessel. Woher? Wissen Sie meinen Namen? Sie haben eben telefoniert mit Ihrem Freund, mit Herrn Hirschfeld. Oder wie sagt man da, Komplize? Ich habe ein Telefon hier hinter dem Vorhang. Ich kann die Gespräche unten mithören, das weiß nur keiner. Muss ein Fehler in der Schaltung sein. Dann haben Sie alles gehört? Alles? Ja. Sie suchen die Münzsammlung, nicht wahr? Wenn Sie... Machen Sie das Licht aus. Machen Sie sofort das Licht aus. Seien Sie nicht albern. Ich kann Sie jederzeit wiedererkennen. Ich kann Sie ganz genau beschreiben. Etwa 1,82 groß, leicht wellige, dunkelblonde Haare, etwas länger, schlank bis muskulös, honigfarbene Korthose, blaugrüner Pullover. Ist er blau? Das kann ich... Hören Sie auf! Wenn Sie ein Telefon hier haben, dann könnten Sie... Ja, Sie haben die Polizei angerufen und jetzt versuchen Sie, mich hinzuhalten, der alte Trick. Aber nicht mit mir. Ich werde... Ja? Was werden Sie? Ich muss Sie... Mich erschießen? Ja. Ich muss... Ich kann Sie ja nicht... Angenommen, ich hätte die Polizei angerufen. Dann hätte ich doch sicher alles gesagt, was ich weiß, nicht wahr? Ihren Namen und den Ihres Freundes. Ob Sie mich nun erschießen oder nicht... Die Polizei wüsste bereits das Wichtigste, um sie zu finden. Ich habe die Polizei nicht angerufen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie wollen mich reinlegen. Ob Sie mir glauben oder nicht, das liegt bei Ihnen. Jedenfalls habe ich Sie nicht angerufen. Warum sollten Sie die Polizei nicht gerufen haben? Das gibt doch gar keinen Sinn. Sie halten mich wohl für schwachsinnig. Wir liegen dann hier im Bett. Wieso liegen Sie eigentlich immer noch? Jeder normale Mensch läuft weg oder schließt sich ein. Und Sie? Wieso liegen Sie da? Liegen dann hier im Bett und grinsen mich an. Ja, das muss wohl etwas seltsam auf Sie wirken. Ja, wirklich. Aber bitte setzen Sie sich doch, ja? Tun Sie mir den Gefallen. Sie haben keine Ahnung, was es für mich bedeutet, einmal ein anderes Gesicht zu sehen. Sie haben wohl überhaupt keine Angst. Sagen Sie mal, stimmt mit Ihnen was nicht? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Es wäre klug, wenn Sie täten, worum ich Sie bitte. Setzen Sie sich. Was? Sie sollen sich setzen. Verrückte soll man ja wohl nicht reizen. Würden Sie mir bitte auch eine Zigarette geben? Ach, tut das gut. Sie sehen gut aus. Sehr gut sogar. Wie alt sind Sie? 32. Jetzt sagen Sie mir endlich, was das Ganze hier soll. Wenn Sie gehen wollen, können Sie das tun, jederzeit. Obwohl ich es schade finde. Wieso haben Sie keine Angst? Und wer sind Sie eigentlich? Thomas... Ich meine, man hat mir gesagt, es sei hundertprozentig niemand mehr im Haus heute Abend. Jemand hat also das Haus beobachtet. Aber von mir, da wusste er nichts. Das ist kein Wunder. Von mir weiß so gut wie niemand etwas. Aber erzählen Sie mir lieber von sich. Was tun Sie so, ich meine, wenn Sie nicht einbrechen? Warum sagen Sie, dass Sie nicht die Polizei gerufen haben? Warum sollten Sie sie nicht gerufen haben? Weil ich hier auf Sie gewartet habe. Gewartet? Auf mich? Ja. Als ich Sie telefonieren hörte und Sie sagten, Sie wollten sich noch im Haus umsehen, da habe ich mir gedacht, dass Sie heraufkommen würden. Ich habe extra das Licht ausgemacht, damit Sie es nicht unter dem Türrahmen sehen. Ich wollte nicht, dass Sie womöglich Bedenken bekommen und weglaufen. Ich sollte nicht weglaufen? Ja. Ich wollte, dass Sie hereinkommen. Obwohl Sie wussten, dass ich eine Waffe habe? Nicht obwohl, gerade deswegen. Sie haben wahrhaftig graue Augen. Ohne eine Spur von grün oder blau. Das ist selten. Sie sehen wirklich sehr gut aus. Sind Sie verheiratet? Nein, bin ich nicht. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind? Ich fände es viel interessanter, wenn Sie mir von sich erzählen, aber... naja, wenn Sie nicht wollen. Ich bin die Schwester von Carola. Ich nehme an, Sie haben sie vorhin aus dem Haus gehen sehen. Die mit den blonden Haaren? Sie sieht ihnen aber gar nicht ähnlich. Und warum sind Sie hier oben? Ich meine, warum weiß man nichts von Ihnen? Mein Freund, er hat sich über alles informiert. Tagesablauf, Putzfrau... Ganz einfach. Weil ich immer hier oben bin. Seit 24 Jahren liege ich im Bett. In diesem hier seit 21 Jahren, 3 Monaten und 11 Tagen. Ich kann mich nicht bewegen. Die Beine meine ich. Nur die Arme, obwohl das auch immer schlechter wird. Und den Hals und den Kopf noch. Wollen Sie den Revolver nicht auf den Tisch hier legen? Nicht, dass es mich stört, nur im Moment sieht es nicht so sehr gemütlich aus, wenn Sie ihn immer auf mich richten. Ich weiß nicht, ob Sie nicht... Die Polizei wäre längst hier, wenn ich Sie angerufen hätte. Glauben Sie nicht auch? Ist er eigentlich geladen? Natürlich ist er geladen. Warum haben Sie die Polizei nicht gerufen? Ach, Sie sind wirklich schwer zu überzeugen. Ich wollte mich mit jemandem unterhalten. Und vielleicht, ich dachte, ich könnte Sie vielleicht um einen Gefallen bitten. Aber hauptsächlich möchte ich mit jemandem reden. Ist das so schrecklich abwegig? Ich weiß nicht. Ist jedenfalls ziemlich verrückt. Das müssen Sie ja wohl zugeben. Für Sie vielleicht, für mich ist es nicht verrückt. Was ist das für ein Gefallen, den ich Ihnen tun soll? Wissen Sie was? Wir feiern jetzt ein Fest. Ja? Dort drüben im Schrank sind noch Becher, ganz oben, glaube ich. Holen Sie sich einen. Ich habe meinen noch hier. Na los. Und Kekse müssen auch noch da sein, neben den Bechern oder dahinter. Sie müssen eben mal ein bisschen suchen. Rotwein aus Plastikbechern. Komisch. Warum haben Sie den Wein in einer Plastikflasche? Gießen Sie bitte ein. Es ist Beaujolais. Ich hoffe, Sie mögen ihn. Oh, so einen angenehmen Abend hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Prost! Prost. Das ist verrückt. verrückt. Das gibt's ja überhaupt nicht. Sagen Sie verdammt noch mal, was Sie von mir wollen. Sie sind verrückt, so viel sehe ich auch. Aber ich bin es nicht. Na los, reden Sie. Schade, schade, das war so lustig eben. Warum machen Sie alles kaputt? Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben so gelacht. Hören Sie gefälligst auf mit diesem Unsinn. Wenn Sie gehen wollen, dann gehen Sie doch. Ich halte Sie nicht, ich kann Sie gar nicht halten. Wenn es Ihnen so unangenehm ist, mir eine Freude zu machen, wenn ich Ihnen so unsympathisch bin, bitte, dann gehen Sie! Ja, damit Sie dann die Polizei rufen. Sie mit Ihrer Polizei. Natürlich könnte ich die Polizei anrufen, wenn Sie gehen. Bloß, wie wollen Sie das eigentlich verhindern? Indem Sie jetzt immer neben mir am Bett sitzen bleiben? Ich meine, ich hätte ja gar nichts dagegen. Es wäre bestimmt sehr lustig. Das stimmt. Ich kann nicht immer neben Ihnen sitzen bleiben und aufpassen. Sie könnten die Telefonschnur hier durchschneiden, dann kann ich nicht mehr telefonieren. Das reicht nicht. Wenn Ihre Schwester zurückkommt, dann... Hören Sie doch endlich auf mit den blöden Keksen. Sie meinen, Sie müssen mich erschießen? Ja. Es bleibt mir keine andere Wahl, nicht wahr? Ja. So gesehen haben Sie recht. Es bleibt Ihnen keine Wahl. Schießen Sie gut? Was? Ob Sie gut schießen? Ob Sie auch treffen, was Sie treffen wollen? Wo wollen Sie hinschießen? In meinen Kopf? Können Sie nicht endlich mal ruhig sein? Sie verdammt! Sie wollen noch nicht? Ja, vielleicht besser noch nicht. Ihre Hände zittern. Möglicherweise würden Sie daneben schießen. Kann ich bitte noch eine Zigarette haben? Haben Sie eine Freundin? So wie Sie aussehen, da laufen Ihnen die Frauen doch bestimmt in Scharen nach. Ja, tun sie auch. Haufenweise. Ganze Massen sind es. Sind Sie nun zufrieden? Das denke ich mir. Ich glaube, Ihnen würde ich auch nachlaufen, wenn ich laufen könnte, natürlich. Danke. Mir reicht's auch so. Wie meinen Sie das? Finden Sie mich hübsch? Hübsch? Weiß ich nicht. Ich würde gerne wissen, wie Sie mich finden. Wirklich. Ich weiß es selbst schon nicht mehr. Und wenn ein Mann mir zum letzten Mal gesagt hat, wie ich aussehe, mein Gott. Mir ist ja wohl auch egal, wie Sie aussehen, wenn Sie sowieso immer nur hier oben rumliegen. Entschuldigung. Aber nein, das macht gar nichts. Dasselbe sage ich mir auch immer. Wirklich, wirklich, ich bin Ihnen nicht böse. Ist völlig egal, wie ich aussehe. Es sieht sowieso keine. Sie haben recht. Trotzdem. Ich wollte das wirklich nicht sagen. Warum sind Sie eigentlich nicht in einem Sanatorium? Warum sind Sie immer hier? Sie könnten es doch viel bequemer haben. Mehr Abwechslung. Leute... Fernsehen und solche Sachen. Ja. Ja, das könnte ich. Und warum? Warum tun Sie es nicht? Woanders hingehen? Die beiden sahen nicht so aus, als ob sie besonders lustig wären. Nicht besonders sympathisch. Nein. Sie sind unsympathisch. Ich hasse sie. Und sie hassen mich. Aber warum dann? Ich bin hier, damit sie mich nicht vergessen. Wenn ich fortginge, dann würden sie mich vergessen. Und das will ich nicht. Aber sie machen sich doch ihr eigenes Leben kaputt. Immer hier oben. Also ich würde das keine 2 Wochen hier aushalten. Ich werde verrückt. Ich glaube, ich würde mich umbringen. Das habe ich auch schon versucht. Zuerst habe ich Schlaftabletten gesammelt. Ich hatte schon über die Hälfte. Da haben sie gefunden. Später habe ich es mit einem Messer versucht. Die Pulsadern habe ich mir aufgeschnitten. Seitdem geben sie mir nur Plastikgeschirr. Die Becher hier, sehen Sie? Aber warum? Ich werde Ihnen sagen, warum. Ich erzähle es Ihnen. Weil Sie dann auch besser verstehen, warum ich Sie bitte. Geben Sie mir noch etwas Wein? Danke. Ich war 19, als das mit meinen Beinen passierte. Ich fiel die Treppe hinunter und brach mir die Beine. Beide. Eins sogar zweimal. Sie sind nie mehr zusammengewachsen. Es stellte sich heraus, dass ich Glasknochen habe. Später kam noch eine MS dazu. Sie wissen, was das ist? Gut. Vater schickte mich zu allen möglichen Ärzten in alle möglichen Kliniken. Er hat sich wirklich bemüht, um mir zu helfen. Aber es gab nichts. Anfangs, da dachte ich, das halte ich nicht aus. 19, da hat man viele große Pläne im Kopf, Träume, Wünsche, was man alles tun will und, naja, egal. Etwa ein Jahr vor dem Unfall hatte ich einen Mann kennengelernt. Er war 27. Es war, naja, wie man eben mit 19 denkt, so dachte ich auch. Ich liebte ihn. Wir wollten heiraten. Wir wollten all das tun, was man eben tut, wenn man jung ist und verliebt. Hat er Sie verlassen? Verlassen? Nein. Er hat mich nicht verlassen. Er ist geblieben. Fast jeden Tag kam er und saß an meinem Bett. Die ersten 4 Jahre, da ging es noch. Aber dann, als Vater starb, da wurde es schlimm. Da fing das mit Carola an. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat. Aber sie hat Peter dazu gebracht, sie zu heiraten. Sie hat ihn geheiratet, den Mann, den ich liebte und der mich liebte. Den Mann, den Sie vorhin mit ihr haben wegfahren sehen, das ist er. Sie können nicht begreifen, was das für mich bedeutete. Niemand kann das, nur Carola. Ich erzähle etwas wirr. Ich glaube, ich verstehe schon alles. Bis jetzt jedenfalls. Carola und ich, wir sind auf seltsame Weise miteinander verkettet. Vater hat testamentarisch verfügt, dass sie ihr Erbteil verliert, wenn sie mich gegen meinen Willen aus dem Haus gibt. Alles fällt dann an eine Stiftung. Und sie bekommt auch nichts, wenn bei meinem Tod irgendein Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache besteht. Vater hat sehr viel hinterlassen. Und Peter und Carola haben nichts außer den Zinsen, von denen sie jetzt leben. Selber haben die beiden nichts gemacht in ihrem Leben, saßen bloß da und nahmen, was da war. Wie die Maden. Und jetzt muss sie das tun, was ihr am verhasstesten ist. Sie muss mich sehen, jeden Tag. Sie muss mich pflegen und für mich sorgen. Sie muss sogar alles tun, um zu verhindern, dass ich mich umbringe. Obwohl sie nichts lieber sähe, als dass ich tot wäre. Carola muss mich im Haus behalten, wenn sie nicht ihr Erbe verlieren will. Und ich? Ich muss hier bleiben, damit sie nicht vergisst, was sie mir angetan hat. Und dieser Peter? Was tut er? Für ihn muss das doch auch scheußlich sein. Ja, das ist es. Carola macht ihm das Leben zur Hölle und ich auch. Sie hasst ihn, weil sie nicht erreicht hat, dass er sie liebt. Und ich hasse ihn, weil er Carola geheiratet hat. Sie hassen ihn? Ich dachte, sie lieben ihn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es geht alles so durcheinander. Ja, ja, gewiss, ich liebe ihn irgendwie noch immer. Aber ich hasse ihn auch. Der Hass ist wohl größer als die Liebe. Ich merke es daran, dass es mir Spaß macht, ihn zu quälen. Er hat so große Schuldgefühle. Es macht Spaß, ja. Es macht Spaß, ihm weh zu tun. Und wenn er geht? Was hindert ihn daran? Er kann doch jederzeit fortgehen. Irgendwohin. Also mit mir konnte man das nicht machen. Er gehört zu denen, die das nicht können. Einmal hat er es versucht. Er kann es nicht. Es ist merkwürdig, aber er hat es wirklich nicht geschafft. Und dabei kann er es nirgendwo schlechter treffen als hier in diesem Haus. Das ist ja wie ein Gefängnis hier. So wie Sie das erzählen, das ist ja wie in einem Horrorfilm. Das stimmt. Jeder hat jeden irgendwie in der Hand. Und jeder versucht, den anderen zu kränken, zu erniedrigen, über ihn Macht zu haben, ihn kaputt zu machen. Ach, ich bin perfekt darin geworden. Ich bin zwar in der schlechtesten Position, aber ich habe am meisten Zeit, mir Dinge auszudenken. Und es macht Spaß. Es macht Ihnen Spaß? Spaß! Hier zu liegen, 20 Jahre lang und... Es macht Spaß. Das Einzige, was mir noch das Gefühl gibt, lebendig zu sein, das ist der Hass. Carola ist nicht mehr verletzbar. Sie hasst mich, weil ich an ihr klebe wie ein eitriges Monstrum, so pflegt sie es jedenfalls auszudrücken. Warum stellt sie niemanden an, um sie zu pflegen? Eine Schwester oder so jemanden? Oh nein, das will sie auch nicht. Sie will, dass ich meine Schwäche und meine Abhängigkeit jeden Moment spüre. Manchmal sehe ich grässlich aus, wenn sie mich einfach so lässt, wie ich eben im Bett liege. Wochenlang. Die Brille hat sie auch besorgt. Sie hat natürlich nicht die richtigen Gläser, die ich brauche. Wenn ich kurze Zeit lese, dann bekomme ich Kopfschmerzen. Es macht ja auch Spaß, mir die unmöglichsten Bücher zu geben. Idiotisches Zeug, Kochbücher, Zeitschriften über Gartenbau und Automotoren. Nach meinen Selbstmordversuchen, da war es immer ein wenig besser. Oder sagen wir, nicht ganz so schlimm. Sie bekam Angst, ich könnte es schaffen, mich umzubringen. Aber Sie haben doch ein Telefon hier. Sie könnten doch jemanden anrufen. Wen denn? Naja, einen Pfarrer vielleicht. Ich kann nur von hier ins Erdgeschoss rufen. Und Anrufe von außerhalb kann ich auch bekommen. Manchmal kontrolliert mich Carola, ob ich noch lebe. Sie können von hier oben aus gar nicht anrufen. Dann hätten Sie die Polizei ja gar nicht anrufen können. Nein, das hätte ich nicht. Ich sagte doch schon, eine Fehlschaltung. Sie sind wirklich eine... Fast war ich schon daran, Sie zu bedauern, aber... Von Ihrem Bedauern habe ich nichts. Aber als Sie Angst hatten wegen der Polizei, das war sehr unterhaltsam für mich. Sie müssen das verstehen, ich habe wirklich wenig Abwechslung hier. Ich bin nicht Ihr Schoßhund. Und ich werde... Ach, was? Sie vergessen, dass Sie mir noch einen Gefallen tun wollten. Ich Ihnen einen Gefallen tun? Das können Sie sich aus dem Kopf schlagen. Er dürfte sich durchaus mit Ihren Interessen decken. Ach ja? Wirklich? Und was wäre das? Sie haben einen Revolver. Und ich möchte... Ich möchte, dass Carola und Peter mich diesmal nicht abhalten können. Sie wollen sich umbringen? Mit meinem Revolver? Nein. Das heißt ja, Sie sollen mich mit Ihrem Revolver Schießen, das klingt zwar scheußlich, aber es gibt ja wohl kein anderes Wort dafür. Ich soll sie... Sie sind wirklich verrückt. Das ist ja... Das ist ja pervers. Sie sind verrückt und pervers. Sie sollen es nicht umsonst tun. Ich kann Ihnen sagen, wo die Münzsammlung ist, und ich sorge dafür, dass Sie sie bequem verkaufen können. Nein! Ich schreibe Ihnen eine Schenkungsurkunde, unterzeichnet von mir. Nein. 460.000 ist sie wert. Also? Jemanden umbringen? Nein. Hören Sie doch endlich mal auf, sich so wichtig zu nehmen. Geben Sie mir den Revolver. Zeigen Sie mir, wie man damit umgeht. Dann tue ich es selbst. Wenn Sie hier weggehen und ich lebe noch, dann kann ich der Polizei alles erzählen und ich werde alles erzählen, was ich weiß. Das ist eine ganze Menge. Ich kann Sie beschreiben, ich weiß Ihren Namen. Sie können gar nicht riskieren, mich leben zu lassen. Und die Münzsammlung gehört Ihnen auch zum vollen Wert. Philipp, bitte helfen Sie mir. Wer sagt mir, dass die Münzen wirklich hier sind? Geben Sie mir den Revolver und ich sage Ihnen, wo die Münzen sind. Nein, den Revolver kriegen Sie nicht. Erst will ich die Münzen sehen. Ich habe eine Idee. Sie entladen den Revolver. Dann zeigen Sie mir, wie man die Patronen hineintut. Sie entladen ihn wieder und legen ihn und die Patronen hier auf den Tisch. Dann nehmen Sie die Münzsammlung und gehen. Wenn Sie weg sind, lade ich den Revolver. Erst dann. Einverstanden? Einverstanden. Na also. Geben Sie mir einen Stift. Papier habe ich noch hier. Ich überschreibe Ihnen die Münzen. Bestätige ich Eva Hartmann. Sie können die Patronen ja schon mal herausnehmen. Das, Philipp. Und Ihr Nachname bitte? Solinak. Schreibt mal, wie man spricht. Solinak, rechtmäßiger Eigentümer meiner Münzsammlung. Ich schenke sie ihm und sie geht mit dem heutigen Tag in seinen Besitz über. So. Vielleicht sollte ich ein früheres Datum hinschreiben, sonst ist der Zusammenhang ja wirklich zu auffällig. Man könnte sonst beinahe annehmen, sie hätten etwas mit meinem Tod zu tun und das wollen wir ja nicht. Hier. Sind Sie zufrieden? So, und jetzt zeigen Sie mir, wie man ihn lädt. Sie müssen diesen Hebel hier drücken. Dann ziehen Sie hier. Ja. Hier vorne. Dann klappt dieser Teil heraus. Aha. Ist ja einfacher, als ich dachte. Und jetzt legt man sie einfach hinein? Ja. Diesem Teil nach vorne. Eine Patrone dürfte ja wohl genügen. Alle. Wer weiß, ob ich in die Wand schieße oder sonst wohin. Zwei. Alle. Okay. Hier sind die Münzen. In Ihrem Bett? Sie waren die ganze Zeit hier unter Ihrer Bettdecke. Sie gehören mir. Sie geben sie mir manchmal zum Anschauen, damit ich weiß, was ich alles habe, mit dem ich nichts anfangen kann. Das ist ja ganz schön schwer. Seltsam. Dieser Abend. Nicht wahr? Kann ich noch... Ich meine... Ich kann sie doch nicht einfach jetzt... einfach so hier... Gehen Sie nur. Sie müssen sich keine Gedanken machen. Und gehen Sie schon. Ist noch was? Ja. Dann auf Wiedersehen. Verdammt, das kann doch noch gar nicht 11 sein. Nebenan ist eine Kammer. Die erste Tür links. Sie können zum Fenster hinaus. Keine Angst, es wird keiner hineinkommen. Na los! Bevor sich jemand im Gang sieht. Nur sich gemeint. Ich weiß genau, was sie gemeint hat. Sie hat gemeint, mich vor allen Leuten als Geizhals hinzustellen. Frau Westerfeld hält jetzt ihr Geld zusammen. Von nichts kommt ja nichts, nicht wahr, Frau Westerfeld? Ach, lass doch. Und du warst mir ja auch eine große Hilfe. Siehst zu, wie deine Frau beleidigt wird, ohne einen Finger zu rühren. Seelenruhig sitzt er da und sieht zu. Wozu hat man eigentlich einen Mann, wenn er nicht mal für seine Frau eintritt? Carola. Carola, Carola. Das ist das Einzige, was du noch herausbringst. Himmel nochmal, und sowas will ein Mann sein. Ein Feigling bist du. Ein ganz elender Feigling, ein Waschlappen. Ich möchte wirklich wissen, warum ich gerade dich geheiratet habe. Carola, hör auf, bitte. Bitte, hör auf. Bitte, hör auf. Ich mache weiter, bis ich fertig bin. Dies ist immer noch mein Haus. Wo willst du hin? Nach Ebersehen. Du bleibst hier. Sie braucht nichts. Sie braucht überhaupt nichts. Du bleibst hier. Ich wollte es dir schon lange sagen. Du wolltest mir etwas sagen? Na los doch, sage, sage. Der Herr will mir etwas sagen. Du mir. Was kannst du mir denn schon sagen? Hast du irgendetwas auszusetzen? An meinem Geld? An meinem Haus? An mir etwa? Ich gehe! Morgen gehe ich. Endgültig. Er geht, er will weggehen. Sieh doch das an! Tja, ja. Ein schöner Abend. Armer Peter. Mehr Mitgefühl kann ich leider nicht aufbringen. Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer zu ertragen ist. Carola mit ihren Anfällen oder du mit deinem Zynismus? Das ist tatsächlich keine besonders tolle Auswahl, zugegeben. Ich gehe. Morgen gehe ich. Das hatten wir doch schon einmal, nicht wahr? Du hältst mich wohl auch für einen Idioten. Nein. Für einen Schwächling. Eva. Das hat keinen Sinn mehr. Ein wahres Wort. Sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen. Habt ihr eigentlich überhaupt noch irgendwelche vollständigen Möbel unten? Ich gehe. Ja. Jetzt sofort. Jetzt sofort? Aber wovon willst du leben? Du kannst doch nichts. Du bist alt. Wir sind alle alt. Viel zu alt, um noch einmal... Was willst du denn mit einem abgebrochenen Archäologiestudium anfangen? Mein Gott, und das ist auch schon eine Ewigkeit her. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Keine sehr große, aber irgendeine. Ich habe an ein Institut geschrieben. Schon vor einiger Zeit. Ich kann vielleicht in einem Museum arbeiten. Nicht gerade eine Karriere, aber hier kann ich nicht bleiben. Alles ist besser als das hier. Alles andere. Du kannst nicht gehen, du weißt es. Das habe ich auch immer gedacht, aber was habe ich denn zu verlieren? Nichts. Nein, Eva, ich gehe. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es endgültig. Du kannst nicht gehen, weil du mich liebst. Eva, ich... Siehst du, du liebst mich noch immer. Nein, Eva. Nein. Was nein? Ich liebe dich nicht. Nicht mehr. Ich weiß, dass hier alles nicht so ist, wie es sein sollte, aber du liebst mich. Du warst nur zu schwach, dich gegen Carola zu wehren, aber du liebst mich. Das weiß ich. Ich sehe es. Würdest du sonst leiden? Ich habe gesehen, wie du immer zusammengezuckt bist, wie du dich gequält hast. Nein, Eva, das war, Jahren, weil... Du mich immer noch liebst. Ich weiß, dass du mich liebst. Es kann gar nicht anders sein. Du würdest zurückkommen, wenn du gingest. Nein, Eva. Ich liebe dich nicht. Nicht mehr. Und ich werde auch nicht mehr zurückkommen. Aber dann... Ja, bis vor ein paar Jahren. Da habe ich dich wirklich noch geliebt. Glaube ich. Aber seit 4, 5 Jahren... Es spielt ja auch keine Rolle. Da ist es vorbei. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr liebte. Ich kann überhaupt nicht mehr lieben. Ich will auch nicht. Ich will mich nur noch irgendwohin verkriechen und meinen Frieden haben. Aber dann hast du mich all die Jahre glauben lassen. Du hast es glauben wollen. Wenn ich mich gequält habe, deinetwegen, dann war es, weil... Ja. Weil ich Mitleid mit dir hatte. Mitleid? Mitleid hast du gehabt! Und wenn du mich jetzt hasst, ich ertrage auch das. Es ist nicht so wichtig, ob du mich hasst. Gar nichts mehr ist wichtig. Du liebst mich überhaupt nicht mehr? Es tut mir leid. Ich brauche dein Mitleid nicht. Spar dir diese Beleidigung. Mitleid! Nein, du brauchst es nicht. Aber ich kann dir nicht mehr geben. Oh mein Gott. Ja, ich verstehe dich, ja. Ich will ja auch schon lange nicht mehr leben. Ach, Eva, das haben wir schon so oft gehabt. Messer, Schlaftabletten, du kannst mich nicht mehr ängstigen. Hast du mich eigentlich immer gerettet, weil du mich liebtest oder wegen Vaters Testament? Eva, ich bitte dich, natürlich. Vielleicht wäre es besser gewesen, dir deinen Willen zu lassen. Würdest du mich noch einmal davon abhalten? Mich retten? Ich weiß es nicht, wirklich. Es würde dir also nichts ausmachen. Eva, das darfst du nicht sagen. Gut, reden wir von etwas anderem. Sag mir noch eins. Ich habe das immer wissen wollen und du wolltest es mir nicht sagen. Warum hast du Carola geheiratet? Wie hat sie dich dazu gebracht? Jetzt kannst du es mir doch sagen, nicht wahr? Was soll das jetzt noch, Eva? Es ist doch schon so lange eine Ehe. Sag es mir. Carola sagte, sie meinte, ich könnte dich ja doch nicht heiraten und du würdest wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Und wenn ich sie heirate, dann wäre ich doch auch in deiner Nähe, solange du mich... Ach, Eva, ich weiß es doch wirklich nicht mehr genau. Nicht mehr lange leben. Ihr habt geglaubt. Oh. Du hast also gedacht, ich würde bald sterben und das ganze Geld würde dann euch gehören, dir und Carola. Ha, armer Peter. Hat ganz schön lange gedauert, nicht wahr? 20 Jahre, über 20 Jahre. Eva, bitte. Das Geld war's. Geliebt hast du mich nie. Oh Gott, nein. Eva... Eva, was machst du da? Was? Vorher hast du den Revolver. Geh zurück. Weiter. Und keinen Schritt näher. Diesmal wirst du mich nicht hindern. Es ging dir also immer nur um das Geld, nie um mich. Nie um mich. Eva, nimm... Was ist los? Was ist los? Peter, was soll das? Was war das? Peter! Peter, was ist... Oh Gott. Das ist der... Blut. Du hast doch nicht... Nein, das kannst du doch nicht. So war das aber nicht abgemacht. Sie? Was machen Sie denn auch hier? Ich war neugierig. Außerdem ist es ziemlich umständlich, mit diesem Kasten hier aus dem Fenster zu klettern. Keine Trauer? Keine Reue? Wie? Nein, ich wollte ihn gar nicht erschießen und Sie auch nicht, beide nicht. Ich wollte immer nur selbst sterben. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und jetzt? Und jetzt? Was werden Sie jetzt tun? Das, was ich tun wollte. Setze mich. Ich kann es nicht. Wenn ich den Revolver ansehe, ich kann es nicht mehr. Meine Hände sind zu schwach. Sie müssen es tun. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich für sowas nicht in Frage komme. Ja, aber was tun wir denn jetzt? Wir? Wieso wir? Ich habe damit nichts zu tun. Denken Sie nur nicht, dass Sie sich einfach so raushalten könnten. Mit Ihnen hat das ja schließlich alles angefangen. Hören Sie mal. Sie machen mir ja Spaß. Jetzt bin ich wohl noch in allem schuld, was? Halt! Bleiben Sie stehen. Ich schieße sonst. Kommen Sie zurück. Tun Sie es. Bitte tun Sie es. Ich weiß nicht, warum ich... Ich kann es plötzlich nicht mehr. Nein. Dann nehmen Sie wenigstens den Revolver. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Mir wird übel. Nehmen Sie... Und jetzt? Was soll denn jetzt geschehen? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch überhaupt nicht. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir doch. Ich werde die Polizei rufen. Nein! Sie haben zwei Menschen umgebracht. Das ist Mord. Damit will ich nichts zu tun haben. Sie können die Polizei gar nicht rufen. Oh doch. Ich werde sagen, dass ich die Schüsse von der Straße her gehört habe. So? Ich sehe das anders. Sie sind hier eingebrochen. Sie haben die Münzsammlung gestohlen. Die Urkunde haben Sie von mir erpresst. Ich habe sie Ihnen gegeben, weil ich eine arme, kranke Frau bin, die sich nicht bewegen, geschweige denn wehren kann. Ich hatte Angst. Angst, dass sie mich erschießen würden. Berechtigte Angst, wie man sieht. Denn als meine Verwandten nach Hause kamen, haben sie erschossen. Kaltblütig oder in Panik, das weiß ich nicht. Ich war von dem Ereignis so mitgenommen, dass ich nicht darauf geachtet habe. Nun? Was halten Sie von dieser Geschichte? So war das doch gar nicht. Sie wissen genau, dass es nicht so war. Nein? Und wessen Fingerabdrücke sind jetzt auf dem Revolver? Meine. Sie waren dumm genug, den Revolver wieder in die Hand zu nehmen. Ach, nehmen Sie doch den Revolver, mir wird übel. Sie haben das berechnet. Eiskalt, dass ich den Revolver wieder nehme wegen der Fingerabdrücke. Mein Gott. Sie sind ja ein Ungeheuer. Halten Sie den Mund. Sie haben ja keine Ahnung. Wie kommen Sie dazu, über mich zu urteilen? Dazu haben Sie kein Recht. Ich habe Sie erschossen. Aber ich empfinde nichts. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, Philipp. Sie müssen es tun. Nein. Ich werde gehen. Ich werde gehen und Sie hier lassen. Was aus Ihnen wird, Damit will ich nichts zu tun haben. Die Münzen können Sie auch behalten. Es nutzt Ihnen nichts. Morgen kommt die Putzfrau. Sie wird mich finden. Und dann werde ich meine Geschichte erzählen. Und man wird mir glauben, da können Sie sicher sein. Niemand wird es wagen, die Worte einer Frau anzuzweifeln, die eine Nacht lang neben ihrer toten Schwester liegen musste. Habe ich recht? Ja. Sie haben recht. Wenn ich Sie leben lasse, dann werden Sie mich verfolgen mit Ihrem Hass. Bis Sie mich gefunden haben. Und ich werde Sie finden. Das wissen Sie, nicht wahr? Sie würden mich finden. Ja. Gegen Sie komme ich nicht an. Ganz sicher nicht. Ich weiß, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ist perfekt. Mit tödlicher Sicherheit. Sie hörten Mit tödlicher Sicherheit, Kriminalhörspiel von Alicia Alicorn. Die Personen und ihre Darsteller waren Eva Kerstin de Arna, Philipp Frank Arnold, Peter Charles Brauer, Carola Katharina Tüschen, Werner Ulrich Kielhorn, Ton Günther Hess, Regie Michael Peter. Produktion Bayerischer Rundfunk 1982.